Wenn also die Arbeitnehmenden niemanden mehr finden, der Briefe sortiert oder Pakete schleppt oder Kinder betreut, dann gibt es kein Wachstum. Der Gewinn kann nicht maximiert werden, es können nicht genug Waren ausgeliefert werden. An das Wachstum haben wir uns gewöhnt, denn Wachstum ist unterhaltsam. Dass es jedes Jahr 4-mal eine neue H&M-Kollektion gibt und 4-mal Schlussverkauf, dass es statt nur Leinsamen nun im Supermarktregal auch Quinoa-Samen gibt, dass also alles permanent mehr wird. Neu. Besser. Wenn die Arbeitnehmenden nun aber gezwungen wären, Arbeit teurer zu bezahlen, und zwar nicht nur die Arbeit der gut ausgebildeten Fachkräfte, sondern auch die Arbeit des Putzmanns und der Klempnerin, dann würden die Produkte teurer, die wir so gerne kaufen. Denn ein größerer Teil des Umsatzes müsste für Löhne verwendet werden. Letzteres würde bedeuten, dass ein geringerer Teil des Geldes, das die Arbeitnehmenden erwirtschaften, als Gewinn deklariert werden kann. Aber an Gewinnen müssen sich Unternehmen messen lassen. Einerseits, weil der Wert ihrer Aktien davon abhängt, und andererseits, weil sich Gewinne reinvestieren lassen, etwa in die Entwicklung neuer Produkte, für die man dann wieder Arbeitgebende braucht. Es ist ein faszinierender Kreislauf, dieser Markt. Schade nur, dass ein paar Leute von ihm ausgeschlossen werden müssen, damit alles läuft.